Nach einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongil News gedachten die Bürgerinitiativen und gesellschaftlichen Organisationen sowie Persönlichkeiten verschiedener Kreise auf einer Veranstaltung am 27. Juni im Stadtbezirk Dong von der Stadt Daejeon der Menschen, die im Koreakrieg durch die US-Truppen, die südkoreanischen Soldaten und Polizisten massakriert worden waren. Sie verlangten von der Regierung, dem Blutbad auf den Grund zu gehen.